Für Leute, die mit schweren Kriegsschäden zu rechnen hatten, gab es eine Art Vorwarnung. Saarbrücken war ja relativ gut über diese Zeit weggekommen. Aber in den ganz grenznahen Bereichen war halt doch Krieg gewesen. Auch in diesem ruhigen Winter. Und es gab dann halt Fälle, wo ganze Straßenzüge im Artilleriefeuer versunken waren. Oder einzelne Schäden halt. Und es war schon ein etwas banges Gefühl, als wir unsere Straße runter und auf unser Haus zugingen, die Kinder und ich. Und ich war voll bepackt und schleppte. Und ich hatte Herzklopfen und viele Rollläden waren schon aufgezogen in unserer Straße. Viele waren schon vor uns nach Hause gekommen. Und ich keuchte dann hoch die 3 Stockwerke und schloss die Tür zu unserer Wohnung auf. Alles unversehrt. Ein bisschen verwahrlost halt in der langen Zeit. Dick eingedreckt alles. Und die Kinder haben sich schreiend aufs Sofa gestürzt und der Dreck wirbelte hoch. Aber das war mir egal in diesem Augenblick. Wir waren zu Hause und das Haus stand noch und wir hatten noch unseren ganzen Kram. Und das war also jetzt vorbei, der Krieg und die Evakuierung. Und irgendwie würde das ja hier jetzt weitergehen mit irgendeiner Arbeit für mich. Das würde sich jetzt alles irgendwie finden. Und das war nachmittags. Und ich habe dann ein paar Lebensmittelmarken zusammengesucht und bin runter zu unserem Krämer. Na, ich hatte noch Brote dabei, die unsere Wirtsfrau in Thüringen mir als Abschiedsgeschenk gemacht hatte. Aber ich wollte einfach was einkaufen, hier bei uns zu Hause. Und ich stürzte in den Laden, die 4, 5 Stufen hoch zu dem Lebensmittelgeschäft. Und es war dann alles sehr laut, die Begrüßung, das Wiedersehen nach so langer Zeit mit ja an sich wildfremden Menschen. Aber man kam sich so aufgehoben vor, plötzlich, wie eigentlich nie sonst im Leben.